Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 11 bis 12. Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Gott segne dieses Wort. Verspottet. In diesem Bibeltext hier aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, lernen wir mehr, was es bedeutet, eben verspottet zu werden und was ja, verspottet bedeutet für uns als Christen. Und hier möchte ich euch nochmal also einladen, diesen Vers nochmal genau anzugucken in der Seligpreisung. Jesus spricht hier und dass wir eben glücklich sein können, wenn wir verspottet und auch sogar verfolgt werden und Leute uns Lügen über uns verbreiten. Worauf es hier ankommt, ist am Ende, ja? weil ihr mir nachfolgt. Warum verspotten uns andere Menschen? Wer das auch mal sein mag, das können Bekannte sein, das könnten alte Freunde, das können Freunde sein, alte Freunde, Bekannte, Geschäftsbeziehungen sein, das kann alles Mögliche sein, auch in der eigenen Familie, wenn wir zu Jesus Christus kommen dann, und andere Menschen nicht zu Gott gekommen sind, ist eben Spott und auch Verfolgung ist etwas, was nicht sein muss, aber sein kann. Und auch oft tatsächlich stattfindet. Und diese Verspottung und Verfolgung hat ihre Ursache hier aus dem Bibelvers, wie Jesus sagt, weil ihr mir nachfolgt, weil wir Jesus Christus folgen, werden wir verspottet. Ja? Also das ist ganz wichtig, dass wir das uns zu Herzen nehmen, denn Christus sagt uns, ermahnt und ermutigt uns auch, dass eben im Himmel eine große Belohnung auf uns wartet. Und wir denken gar nicht nach, über welche Belohnung das ist. Das heißt so nicht, dass wir uns das gefallen lassen, dass wir verspottet werden und verfolgt werden. Also wir wenden uns immer vom Bösen ab. Ja? Ihr seid kein Bettvorleger. Wir sind keine Bettvorleger. So, aber manchmal ist es so, dass wir in Situationen sind, wo wir eben dem Bösen ausgesetzt sind, und verspottet werden und verfolgt werden, ist Teil dieses Vorgangs. Ja? Worauf es ankommt, ist zu verstehen, dass wir uns Christus zuwenden wieder hier, ja? In unserer persönlichen Beziehung. Und ich meine, denk mal drüber nach, wenn ihr die Evangelien durchgelesen habt oder auch Matthäus, Jesus Christus, Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und wie er dann verspottet wurde, bevor er zu Unrecht verurteilt wurde, als unschuldiger Mensch und als Gottes Sohn, ja, also die als Gott Mensch sozusagen, ja, die die im Englischen nennen wir das die Hypostatic Union, die hypostatische Union, also dass Gott sowohl Mensch ist, aber auch eben Gott im Fleische ist, also beide Merkmale trägt, was einzigartig ist in der Menschheitsgeschichte und er dann da ist, also als Gott im Fleische und wie er dann verspottet wird, bespuckt wird, verspottet, das ist wirklich etwas, was wir, ja, das ist so, die Bibel beschreibt uns das und wenn sie das mit Jesus Christus gemacht haben, dann können wir also auch wenn uns das passiert, uns daran erinnern, dass es da aber nicht endet. Ja? Jesus Christus ist dann am dritten Tag wieder auferstanden. Durch den Heiligen Geist ist er auferstanden, auch wieder einzigartig in der Menschheitsgeschichte, dann später in den Himmel gefahren und hat uns dann den Heiligen Geist geschickt in unsere Herzen, wir, die wir Jesus Christus folgen. Und deswegen, wenn wir verspottet werden, tun so gut daran, uns an seine Worte hier zu erinnern, auch besonders in den Seligpreisungen, und dass er sagt sogar, dass wir uns freuen sollen. Ja. Und das ist oft vielleicht leichter gesagt als getan, aber es kommt darauf an zu verstehen, dass sich Menschen von uns auch abwenden. Ja, wenn wir zu Christus kommen. Es ist leider so, dass Menschen eben dann auch Sachen und Dingen und anderen Dingen folgen, also Idole haben oder Götzenbilder oder irgendwas anderes, außer Jesus, außer von Jesus Christus, außerhalb von Jesus Christus. Und dieser Falschheit nacheifern und hoffentlich nicht zeitlebens nachlaufen, also dem Wind hinterherlaufen, sozusagen. Ja, es ist wichtig, dass ihr das versteht. Und wir werden zwar verspottet, aber Christus hilft uns durch diese schweren Situationen. Und wichtig ist, dass wir standfest bleiben in und durch sein Wort, Gottes Wort, die Bibel, und dass wir tagtäglich lesen und Jesus Christus in und durch uns wirken kann und auch das auch tut und uns hilft, besonders in solchen Situationen uns Mut zu machen und uns auch den rechten Weg zu zeigen. Also wir müssen nicht da der Versuchung widerstehen und uns anderen Menschen anpassen. Ganz im Gegenteil, wir folgen weiterhin Jesus Christus und er hilft uns dann in solchen Situationen. Also deswegen sind die Seligpreisungen nicht so einfach, wirklich praktisch in die Tat umzusetzen, aber es ist unabdingbar, dass wir das tun. Das können wir aber in eigener Kraft wieder nicht tun. Wichtig, merkt euch das, ja? Nehmt euch das zu Herzen. Jesus Christus tut das in und durch unsere Herzen, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm. Hilft er uns, durch diese Situation uns auf dem sicheren Weg zu führen und weiter zu leiten. Das können wir in eigener Kraft nicht tun und sollen wir auch nicht tun. Christus ist ja am Kreuz für uns gestorben, dass wir das nicht tun müssen. Ja? Also, nehmt euch das zu Herzen. Hier geht mal wieder rein in die Seligpreisung aus Matthäus Kapitel 5 und lest mal das ganze Matthäus-Evangelium durch. Wie auch eben verspottet werden, Jesus Christus verspottet wird und uns auch eben zeigt, dass es darauf nicht ankommt, sondern es kommt auf unsere persönliche Beziehung mit unserem Herrn Jesus. Darauf kommt es an. Von seinen Herzen uns zugewandt, unseren Herzen. Also eine Herzensangelegenheit. Wir danken dir, Jesus, für dein Wort hier aus dem Matthäus-Evangelium, die Seligpreisung, und dass du uns hilfst zu verstehen, dass Spott und Verfolgung oft Teil unseres christlichen Lebens und Daseins sind. Dass uns hilft, und wir beten für alle Brüder und Schwestern, die wir in Christus leben und wachsen und gedeihen, dass du uns hilfst, vor allem in solchen schwierigen Situationen, dass wir uns nicht von dir abwenden, sondern dass wir uns dir zuwenden, dass du uns hilfst und uns beschützt und uns den rechten Weg weist. Es ist dies unser Kreuz, was wir tagtäglich tragen. Aber wir wissen, dass wir selber, dass wir das Kreuz nicht tragen, sondern du trägst es für uns. Wir, die wir uns als reuiger Sünder dir zuwenden in unserer persönlichen Beziehung. Und so hilfst du uns dann eben in den verschiedensten Lebenslagen und Situationen. Und wir danken dir, dass du da bist und wir dir vertrauen können und dass du uns hilfst, schon jetzt und bis in alle Ewigkeit. Sind wir dir dankbar. Wir loben dich, preisen dich und danken dir, Jesus. In deinem geheiligten Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.